Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So yesterday we talked about that the Jews were the ones who first received the revelation of God's promise. Gestern haben wir darüber gesprochen, dass die Juden diejenigen waren, die als erste die Offenbarung der Verheißung Gottes erhielten. And this was of course because Jesus as a Jew came to the Jews. Das lag natürlich daran, dass Jesus als Jude zu den Juden kam. Not because they were preferred to other people. Und nicht daran, dass sie gegenüber anderen Menschen bevorzugt wurden. Look how interesting Paul makes this whole statement here. Schau mal, wie interessant Paulus diese ganze Aussage macht. Yesterday we talked about that we've been stamped with the seal of the promised Holy Spirit. Gestern haben wir darüber gesprochen, dass wir mit dem Siegel des verheißenen Heiligen Geistes gestempelt worden sind. And I understand there are different theologies and different understandings about the Holy Spirit. Ich weiß, dass es verschiedene Theologien und unterschiedliche Auffassungen über den Heiligen Geist gibt. And I will tell you how I understand these things from the Bible. Ich sage dir, wie ich diese Dinge anhand der Bibel verstehe. I understand that every single Christian in the whole world, the moment he gets saved, receives the Holy Spirit. Ich verstehe, dass jeder einzelne Christ auf der ganzen Welt in dem Moment, in dem er gerettet wird, den Heiligen Geist empfängt. So, what happens is this. Es passiert also Folgendes. You hear the good news of Jesus Christ. Du hörst die gute Nachricht von Jesus Christus. You put your faith into what Jesus did for you. Du glaubst an das, was Jesus für dich getan hat. That moment you are saved and you also have already received the Holy Spirit. In diesem Moment bist du gerettet und hast auch schon den Heiligen Geist empfangen. The Holy Spirit now dwells inside of you, lives inside of you. Der Heilige Geist wohnt jetzt in dir, er lebt in dir. There is not a single Christian who does not have the Holy Spirit. Es gibt keinen einzigen Christen, der den Heiligen Geist nicht hat. If a Christian would not have the Holy Spirit, he would not have the seal. Wenn ein Christ den Heiligen Geist nicht hätte, hätte er auch nicht das Siegel. That means your salvation would not be guaranteed. Das bedeutet, dass seine Rettung nicht garantiert wäre. But I believe there is a second experience, and this is what most people call the baptism of the Holy Spirit. Ich glaube aber, dass es noch eine zweite Erfahrung gibt, und das ist das, was die meisten Menschen als Taufe mit dem Heiligen Geist bezeichnen. Now I will explain to you quickly the difference. Ich erkläre dir kurz den Unterschied. The word baptism from the original Greek language is very clear. Das Wort Taufe im griechischen Original ist sehr eindeutig. It means to be immersed. Es bedeutet, dass man untergetaucht wird. If you are baptized in water, according to the Greek language of the New Testament, wenn du nach der griechischen Sprache des Neuen Testaments im Wasser getauft wirst, you don't have a little water sprinkled on your head. Bekommst du nicht ein wenig Wasser auf den Kopf gespritzt. I understand that some churches and some cultures call that baptism, but that's not the Greek New Testament meaning. Ich weiß, dass einige Kirchen und Kulturen das als Taufe bezeichnen, aber das ist nicht die griechische neutestamentliche Bedeutung. It means you be immersed, you're dunked under. Es bedeutet, dass du eingetaucht wirst, dass du untergetaucht wirst. When you get baptized in water, do you get into the water or does the water get into you? Wenn du also im Wasser getauft wirst, kommst du dann ins Wasser oder kommt das Wasser in dich hinein? Well, hopefully the water does not get into you, because otherwise you go straight to Jesus and live there forever. Nun, hoffentlich kommt das Wasser nicht in dich hinein, denn sonst gehst du direkt zu Jesus und lebst dort für immer. You go into the water. Du gehst ins Wasser. So, this is the same with the baptism of the Holy Spirit. So ist es auch bei der Taufe mit dem Heiligen Geist. It literally means immersed, so you get immersed into the Holy Spirit. Es bedeutet wörtlich übersetzt eingetaucht, also wirst du in den Heiligen Geist eingetaucht. But the moment you become a Christian, the Holy Spirit gets inside of you. Sobald du aber Christ wirst, kommt der Heilige Geist in dich hinein. And the purpose of those two experiences is very different. Der Zweck dieser beiden Erfahrungen ist sehr unterschiedlich. If you read the Gospel of John, you will see. Wenn du das Johannesevangelium liest, siehst du, that Jesus breathed upon the disciples and said, "Receive the Holy Spirit." Dass Jesus die Jünger anhauchte und sagte, empfangt den Heiligen Geist. And yet later he said to them, "You have to wait in Jerusalem until you are baptized with the Holy Spirit." Später jedoch sagte er zu ihnen, ihr müsst in Jerusalem warten, bis ihr mit dem Heiligen Geist getauft werdet. Why, if they already received the Holy Spirit? Warum denn, wenn sie den Heiligen Geist bereits empfangen haben? See, the Holy Spirit given to you at salvation. Every single Christian in the world has him. Der Heilige Geist wird dir bei deiner Errettung gegeben. Jeder einzelne Christ auf der Welt hat ihn. He's inside of you to guarantee your salvation. Er ist in dir, um dein Heil zu garantieren. To give you this assurance of salvation. Um dir diese Heilsgewissheit zu geben. To lead and guide you in everyday life. Um dich im Alltag zu leiten und zu führen. And to transform you more and more from the inside out. Und um dich immer mehr von innen heraus zu verändern. This is called the fruit of the Holy Spirit. Das nennt man die Frucht des Heiligen Geistes. That grows from the inside and manifests itself on the outside. Die von innen her wächst und nach außen hin sichtbar wird. And Paul is making it clear that every Christian has been sealed with the Holy Spirit. It's a done deal. Paulus macht deutlich, dass jeder Christ mit dem Heiligen Geist versiegelt ist. Das ist eine abgeschlossene Sache. That's why no devil can take a Christian out of the hand of God. Deshalb kann kein Teufel einen Christen aus der Hand Gottes reißen. That's why God will never reject a Christian, no matter what he does. Deshalb wird Gott niemals einen Christen zurückweisen, egal was dieser tut. The moment if God would take the salvation away from a Christian, in dem Moment, in dem Gott einem Christen das Heil wegnehme, because the Christian sinned, weil er gesündigt hat, he would have to break that seal of the Holy Spirit, which of course we know God will never do. Müsste er das Siegel des Heiligen Geistes brechen, und wir wissen natürlich, dass Gott das niemals tun würde. So the only way that a Christian cannot be saved at the end, die einzige Möglichkeit, wie ein Christ am Ende nicht gerettet werden kann, is if the Christian makes a choice to stop believing into Jesus Christ as the sacrifice for his sins. Ist also, wenn er sich dafür entscheidet, nicht mehr an Jesus Christus als das Opfer für seine Sünden zu glauben. And yes, this is possible and this is happening with many people. Ja, das ist möglich und es passiert bei vielen Menschen. But the baptism of the Holy Spirit, aber die Taufe mit dem Heiligen Geist, is that he comes upon you to give you power to be a great witness for God. Bedeutet, dass er auf dich kommt, um dir Kraft zu geben, ein großer Zeuge für Gott zu sein. It's very different. Das ist etwas ganz anderes. The Holy Spirit gives me assurance of salvation, but that doesn't mean that I'm a powerful witness. Der Heilige Geist gibt mir die Gewissheit, dass ich gerettet bin, aber das bedeutet nicht, dass ich ein mächtiger Zeuge bin. The Holy Spirit guarantees my salvation, but that doesn't mean I'm a great witness. Der Heilige Geist garantiert mir meine Errettung, aber das heißt noch lange nicht, dass ich ein großartiger Zeuge bin. The Holy Spirit grows the fruit inside of me and I can become the most loving Christian in the world, but that doesn't mean I'm a great witness. Der Heilige Geist lässt die Frucht in mir wachsen und ich kann der liebevollste Christ der Welt sein. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich ein großartiger Zeuge bin. So this is what we need to understand, that the moment I become saved, I had the Holy Spirit inside of me. Wir müssen verstehen, dass ich in dem Moment, in dem ich gerettet werde, den Heiligen Geist in mir habe. I'm telling you, I am so thankful that I don't have to guarantee my salvation because I would have lost it a million times. Ich bin so dankbar, dass ich meine Errettung nicht garantieren muss, denn ich hätte sie schon eine Million Mal verloren. But I am so glad it all depends on him. Ich bin so froh, dass alles von ihm abhängt. See you tomorrow. Bis morgen.